the best.

products quickly and easily prepared for its market. The deadly knot. Narcotic is thus quickly and easily prepared for its market. hast du alles dabei? Weiß nicht. Was hast du alles dabei? Weiß nicht. Was hast du alles dabei? Weiß nicht. Du musst dich im Kofferraum nachschauen. Ein Grashalter, ein Kampfschiff, Öl, Pepper, Tapas, Darkness und LSD, ein gutes MDMA, Speed, Koks, Ace, mit den Bisches und ein Bikum mit der Zähne. Ein gutes MDMA, dabei? Weiß nicht. Du musst dich im Kofferraum nachschauen. Und das hat ein amerikanisches Öl, Poppers, Appers, Downers und LSD. Gutes MDMA, Speed, Koks, Ace, Bisches und Bikum. Thank you.

We'll be right back. jetzt mal ein bisschen hören. Thank you.

weil wir nun keine andere Möglichkeit mehr haben, als Verbrecher zu sein. rate ich dir, einen Schluck aus der kleinen braunen Flasche in meinem Rasierset zu nehmen. Du wirst nicht viel brauchen. Nur ein kleines Schlückchen. Folgender. Was ist denn das? Nach dem Zeug kommt dir pures Mescalin wie Malzbier vor. Malzbier? Adrenochrom. Adrenochrom? Unwichtig ist absolut rein. Auf was für Monster mein Danken hast du dich diesmal eingelassen? Satanismus-Anhänger. Es gibt nur eine Quelle für dieses Zeug. Und zwar die Nebenniere eines lebenden menschlichen Körpers. Ich weiß, der Karl hatte kein Geld, um mich zu bezahlen. Er hat mir menschliches Blut angeboten und sagte, damit würde ich mehr abgeben als mit irgendeinem anderen Zeug. Ich dachte, er erzählt Unsinn. Also sagte ich ihm, dass mir eine Unze Adrenochrom ganz recht wäre. Oder vielleicht auch eine frische Nebenniere zum Rumkauen. Ich konnte bereits spüren, dass das Zeug bei mir wirkte. Die erste Welle fühlte sich an wie eine Kombination aus Mescalin und Methedrin. Vielleicht sollte ich schwimmen gehen, dachte ich. Ja, sie hatten den Kerl eingelocht wegen Kindesmissbrauch. Hat geschworen, dass er es nicht getan hat. Warum sollte ich Kinder ficken, sagt er, ich sind doch viel zu klein. Viel zu viel.